Diese positive Darstellung deutscher Aggressionspolitik blieb aber die Ausnahme. Denn das wollten die Deutschen, die das Hitler-Regime ablehnten, nicht hören, wenn sie einen französischen Sender einschalteten. Wenn man den Deutschlandberichten der Sozialdemokratischen Partei Glauben schenkt, wurden die Programme in Deutschland recht gern gehört. Allerdings sparten die Untergrundberichterstatter auch nicht mit Selbstkritik. So wurde zum Beispiel im Oktober 1939, also kurz nach Kriegsbeginn, notiert: Von großer Wichtigkeit ist, dass die ausländischen Sender sich immer genau an die Wahrheit halten. Der Straßburger Sender zum Beispiel hat am 25. September bei der Bekanntgabe der Warenmengen, die auf Lebensmittelkarten abzugeben sind, genau nach der Wahrheit berichtet. Dann aber brachte er starke Übertreibungen. So teilte er mit, dass man pro Person nur noch 50 Gramm Fett in der Woche erhalte und dieses Fett rieche nach Petroleum und es seien ganze Familien davon krank geworden. Da ja sehr viele Leute die Straßburger Nachrichten hören und diese Leute alles mit Fett, das angeblich nach Petroleum rieche, kochen und braten müssen, wirkt es abstoßend, wenn sie solche Übertreibungen hören müssen. Es entsteht dadurch die Gefahr, dass sie auch die wahren Nachrichten schließlich nicht mehr glauben. Mit Lob bedacht wurden im selben Bericht ein österreichischer Sprecher, weil er in urwüchsiger Form spreche und auch eine kirchliche Tendenz habe. Beliebt waren offenbar auch die Sonntagspredigten eines Pfarrers. Wie Elke Hilscher herausfand, enthielten gerade die Beiträge, die aus der Pariser Emigrantenredaktion kamen, schwerwiegende politische und militärische Fehleinschätzungen, Fehlinformationen über die tatsächlichen Verhältnisse, mangelnde Selbstkritik und permanente Beschönigungen zugunsten der französischen Position. Aber weil in den Beiträgen meist innenpolitische Entwicklungen in Deutschland kritisch bis polemisch dargestellt wurden, empfand die NS-Führung die Programme als Bedrohung und entwickelte zum Teil kuriose Ideen, um die Sendungen zu stören. In seinen 2008 erschienenen Memoiren erinnert sich Georges Vranco, einer der Mitarbeiter der Pariser Redaktion: Die deutschsprachigen Sendungen wurden über alle verfügbaren Stationen übertragen. Der Straßburger Sender ist von den Nazis sofort gestört. Der viel stärkere Saarbrücker Sender übertönt ihn. Sie halten zwei Schallplatten bereit, die sie abwechselnd auflegen. Die Quatschplatte und die Lachplatte. Während einmal lautes Lachen aus vielen Kehlen die Stimme des Ansagers zu übertönen sucht, stoßen wir das nächste Mal auf undurchdringliches Stimmengewirr von Rabarbarabarberrufen. Doch von anderen Sendetürmen, die nicht so unmittelbar an der Grenze liegen, dringen die Sendungen besser durch, da sie breiter ausgestrahlt werden können. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs bezog die Pariser Emigrantenredaktion nicht nur eindeutig Position gegen Hitlerdeutschland, sondern auch gegen die sowjetische Aggression gegen Polen und Finnland, wie am 21. Dezember 1939. Es hieß, die Rote Armee wollte dem russischen Diktator Finnlands Hauptstadt Helsinki als Geburtstagsgeschenk darbringen. Aber alle Berichte von den Fronten deuten darauf hin, dass die gegen das tapfere finnische Volk gelenkte russische Dampfwalze einem Widerstand begegnet, der auf ihren Zusammenbruch hinzudeuten scheint. Stalin aber ist heute mit der Verleihung des Lenin-Ordens, der höchsten Auszeichnung der Sowjetunion, und dem Titel Held der Kommunistischen Arbeiterpartei getröstet worden. Diese Auszeichnungen sind ihm von dem Präsidium des obersten Sowjets verliehen worden, und zwar für außergewöhnliche Dienste beim Aufbau der Kommunistischen Partei, der Schöpfung des Sowjetstaats, der Aufrichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung und der Befestigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Völkern der Sowjetunion. In seinen Berichten über die jüngsten und heftigsten russischen Angriffe auf die finnische Mannerheimlinie sagt der bekannte amerikanische Kriegsberichterstatter Webb Miller Folgendes: Obwohl die russische Armee hunderte von Tanks und schätzungsweise 250 Flugzeuge in Massenangriffen einsetzte, warfen die Finnen sie überall mit schweren Verlusten zurück. Der Kriegsberichterstatter des Londoner Daily Express schildert heute Nacht in einem Telefongespräch aus Finnland, wie ein ganzes russisches Regiment von den Finnen im Schnee umzingelt und niedergemacht wurde. Mehr als einen Kilometer weit, so erzählt der Korrespondent, waren die Felder längs der engen, schneebedeckten Straßen mit Gefallenen, mit Pferden, Gewehren, Ausrüstungsgegenständen und Vorräten besät. Der Korrespondent fand unter diesen traurigen Überbleibseln ein Buch. Sein Titel lautete »Die Grundsätze des Leninismus« und der Autor war Josef Stalin. Der Kardinalerzbischof von Westminster, Dr. Hinsley, wird am nächsten Sonntag in der Kathedrale von Westminster ein feierliches Hochamt zur Fürbitte für Finnland zelebrieren.